Listen to Dublin Deluxe in the shower. Thank you. hört FM4, Labum Deluxe. Am Mikrofon Sebastian Schlachter und in the Mix war für euch gerade Seo John aus Südkorea. Solltet ihr wissen wollen, was er aufgelegt hat, Tracklist findet ihr auf fm4orf.at. Die gesamte Sendung bleibt für 30 Tage online. Ihr könnt die Sets also alle nochmal hören. Am schnellsten zu finden wir fm4orf.at/dance.